1 Live Infos. Mit Jan Bungartz um 7 Uhr. Geplante Großdemo von Kurden in Köln. Facebook-Reaktion auf Ermittlungen in Deutschland und das Wetter öfter mit Regen. Großdemo. In Köln wollen heute Kurden gegen das Vorgehen der türkischen Regierung protestieren. Die Veranstalter rechnen mit bis zu 15.000 Teilnehmern. Die Polizei ist laut seinem Sprecher vorbereitet. Die Polizei Köln ist entsprechend aufgestellt. Gegendemonstrationen sind zum jetzigen Zeitpunkt nicht angemeldet. Wir gehen daher von einem störungsfreien Verlauf aus. In der Türkei sind seit gestern die Chefs der pro-kurdischen Oppositionspartei HDP in U-Haft wegen angeblicher Terrorunterstützung. An den Festnahmen gab es viel Kritik, unter anderem aus der EU und von der Bundesregierung. Putschfolgen. In Deutschland haben dieses Jahr offenbar deutlich mehr Türken Asyl beantragt. Nach Informationen der Bild waren es schon jetzt mehr als doppelt so viele wie letztes Jahr. Die Zeitung beruft sich auf Zahlen aus Regierungskreisen. Demnach waren es fast 4.000 Asylanträge. Hintergrund ist offenbar das Vorgehen der türkischen Regierung gegen angebliche Unterstützer des Putschversuchs im Juli. Facebook-Ermittlungen. Das Online-Netzwerk wehrt sich gegen Vorwürfe, Hasskommentare nicht konsequent genug zu löschen. In München ermittelt die Staatsanwaltschaft, weil Facebook damit möglicherweise bei der Volksverhetzung geholfen hat. Mehr von Eberhard Nembach. Facebook will die Ermittlungen der Münchner Staatsanwaltschaft nicht direkt kommentieren. Man könne aber sagen, dass die Anschuldigungen jeder Grundlage entbehrten und dass keine Verletzung deutschen Rechts durch Facebook oder Facebook-Mitarbeiter stattgefunden habe, so eine Facebook-Sprecherin gegenüber dem ARD-Studio Los Angeles. Facebook sei kein Ort für Hass. In der Vergangenheit hatte es bereits mehrfach ähnliche Klagen gegen Facebook gegeben, die bisher aber erfolglos blieben. Gladbach-Niederlage. Insgesamt war das natürlich dann kein guter Auftritt für uns. Gladbachs Lars Stindl ist enttäuscht. Die Borussia hat in der Fußball-Bundesliga gegen Hertha BSC verloren, in Berlin mit 0:3. Alle Tore machte Hertha-Spieler Salomon Kalou. Mönchengladbach ist damit jetzt seit 5 Ligaspielen ohne Sieg. Berlin klettert erstmal auf Platz 3 der Bundesliga-Tabelle. 1 Live. Sektorwetter. Im Nordosten von NRW ist gerade noch ziemlich nass. Sonst hat der Regen schon meistens aufgehört. Ab dem Mittag hat dann auch die Sonne mal Chancen. Wolken bleiben aber immer dabei. In Lemgo ist heute bei 8 Grad Schluss, in St. Augustin bei 9. Duisburg, Nettetal und Borken kommen auf höchstens 10 Grad. Stauschau. Die A1 Bremen Richtung Osnabrück ist zwischen Holdorf und Neunkirchenförden wegen Bauarbeiten gesperrt. Bis morgen Mittag. 1 Live mit Johanna Tänzer. Moin Sektor, wir haben ja eben darüber geredet, dass ihr uns über diese Seite Telonym anonym die Wahrheit sagen könnt, ne? Ich finde echt, Cristiano Ronaldo braucht da auch einen Account. Der hat jetzt ein Foto auf seiner Facebook-Seite gepostet. Also, da stellen sich bei mir so viele, also da sind so viele Fragezeichen in meinem Kopf. Und ich verstehe es einfach nicht. Also, Sektor, Ronaldo liegt in seiner CR7 weißen Unterhose auf einem weißen Kissen auf einer grünen Wiese mit dem Kopf in einem Blumenbeet mit gelben Blüten. Die Augen sind geschlossen, also es sieht ein bisschen so aus, als würde er im Blumenbeet schlafen. Guckt euch das bitte an. Das ist unfassbar creepy, das Bild. Und entweder der Fotograf war besoffen oder Ronaldo. 1 Live. I used to believe we were burning on the edge of something beautiful, something beautiful. Selling a dream, smoking mirrors keep us waiting on a miracle, on a miracle. 1 Live mit Johanna Tänzer. Mit Runaway in 1 Live. Nee, rennt man nicht weg. Es ist doch Wochenende, Freunde. Und wir sprechen die ganze Woche hier in 1 Live über die Zukunft der Arbeit in der ARD-Themenwoche. Also auch darüber, ob Roboter unsere Arbeit vielleicht irgendwann mal übernehmen können. Und bei gewissen Dingen muss man einfach sagen, nein, zum Glück geht es nicht in allen Bereichen. Bei der Musik zum Beispiel. Die muss individuell sein. Und ganz ehrlich, so eine Stimme wie die von Patrice, die kriegt einfach kein Roboter hin. Patrice, der kann mittlerweile von seiner Arbeit als Musiker zu arbeiten, so rum. Aber er hat uns immer ins Live-Interview erzählt, das war nicht immer so. Ich weiß nicht, man hat mich nie so genommen. Ich wurde immer rausgeschmissen. Ich war, glaube ich, ein bisschen assig früher. Und dann haben wir immer gesagt, oh nee, der jetzt hier. Oh nee, der jetzt hier. Und weil der jetzt hier war, hatte dieser Assi Patrice auch so ein paar Assi-Jobs. Beim Erdbeeren pflücken wollten sie mich nicht. Habe ich im Schlecker, im Lager gearbeitet, wurde ich auch gefeuert. Einmal war ich beim Bauern im Fließband so Erdklumpen aussortieren. Dann habe ich aber nur 3 Mark oder so bekommen. Und dann kam er irgendwann, hat mich zur Seite genommen. Er so, ja, wir müssen leider das Gehalt kürzen. Ich so, weißt du was, fick dich. Und dann ja, war ich auch da draußen. So, und was lernen wir daraus? Fluchen können Roboter auch nicht so gut wie wir. Hier ist der ein bisschen assi fluchende und trotzdem sympathische Patrice in 1 Live mit Soulstorm. Now we're walking down an alley. Now I'm talking spiritually. We got one eye on the future and the other on our money. And all our feelings goes dead when we switch on that channel. So perfect with the terrible flannel. Try to switch up my head, use my soul instead. So I'll get ahead of these things. I said there's a soul. Doch keine Reaktion, nur Beschwerden über Kraft. Reicht es in die Luft? enttäuscht, wenn du nie etwas erwartest. Und bevor du etwas falsch machst, dann mach mal lieber gar nichts. Irgendjemand sagt schon irgendwann mal irgendwas. Ansonsten musst du halt zufrieden sein mit dem, was du hast. Und selbst wenn alles scheiße ist, du pleite bist und sonst nichts kannst, dann sei doch einfach stolz auf dein Land. Oder gib die Schuld ein paar anderen armen Schweinen. Hey, wie wär's denn mit den Leuten im Asylbewerberheim? Und nein, ich war nie anti alles, ich war immer anti ihr. Doch hab schon lange angefangen, mich mit Dingen zu arrangieren. Und genau das wollte ich nie, ich bin schon viel zu lange hier. Ich muss hier weg, denn ansonsten werd ich irgendwann nicht hier. Ich schieße in die Luft, ich ziehe in den Krieg, aber keiner zieht mit. Drei Schüsse in die Luft, der Einzige hier draußen bin leider. Und ich male alles schwarz. Mit 390 Euro Harz kommt man nicht weit im Biomarkt. Und ich male alles schwarz. Dein verkackter Kommentar war natürlich nur ein Spaß, alles klar. Und ich male alles schwarz. Die ganze Nacht besoffene Vollidioten bedienen der Bar für 7 Euro die Stunde, aber schwarz. Ich schieße in die Luft, ich ziehe in den Krieg, aber keiner zieht mit. In die Luft, Kraftclub in 1 Live um 20 nach 7. Patrick schreibt mir gerade, ich soll bitte bloß nicht nochmal erwähnen, dass Gladbach 3:0 gegen Hertha verloren hat, weil das wäre alles schon deprimierend genug. Okay, Patrick, mach ich nicht. 1 Live. Ja. Was ist denn hier los? Zeiglers Bundesliga. Der Herbst hat uns endgültig. Die graue Jahreszeit. Menschen, die sich früher mal gut verstanden, verstehen sich nicht mehr. Wie hier Sky-Reporter Thomas Wagner und Kölns Sportdirektor Jörg Schmadtke. Ganz kurz zum Schluss, was ist denn möglich von dieser Rampe? Können Sie das nochmal konkretisieren, die Frage? Ich habe nämlich nicht wirklich verstanden. Wirklich nicht, ich verstehe das normalerweise. Naja, ja, manchmal bin ich ein bisschen... Wir sind zäh, ein bisschen langsam. Nein, das sind sie eigentlich nicht. Sie haben ein waches Köpfchen. Es wird unnötig gezankt, wie hier von Gladbachs Trainer André Schubert. André Schubert, Sie haben die verletzten Spieler schon angesprochen. Trotzdem ist es nicht dann vielleicht auch ein bisschen zu wenig von den Spielern, die auf dem Platz Nein, sind. Was immer auf mit trotzdem. Warum immer trotzdem? Aber trotzdem. Nein, nicht trotzdem. Genau deswegen. Trotz der Müdigkeit, trotz der Verletzten, trotz der Starke, aber trotzdem. Nee, nicht trotzdem. Danke, André Schubert. Genau. Namhafte Stürmer verenden. Und Huntelaar verendet im Vollstreckermodus. Während andere einfach nur einsam sind. Er ist ganz glücklich mit seiner linken Hand. Und als wäre das alles nicht schon trostlos genug, gehen auch noch Dinge schief. Das Malheur der Woche. Hallo zum Sportblitz, heute wieder live in Farbe und mit Bewegtbild. Gestern ist unsere Sendung ja leider ausgefallen. Sorry dafür, ein Wasserkocher hatte um kurz nach 6 im Hause Radio Bremen Feueralarm ausgelöst. Ja, also, tja. Ja, was lachen Sie da? Ist das so lachen oder wie? Zeiglers Bundesliga in 1 Live. Ja, danke schön, danke. Bitte schön. Escape with me, I'll hold you tight. Let the sparks ignite the darkness while our hearts align. Run away with me, leave it all behind. We're estranged from limitation when we free our minds. Do you think we could lose control? Get lifted when we lose it all. We can be in this crowd.

mit Johanna Tänzer. Nominiert in der Kategorie Beste Single. Alle Farben featuring You Not Us. Please Tell Rosie. Felix Jähn featuring Alma. Bonfire. F. Stimme. Max Giesinger. 80 Millionen. Wer soll die Krone bekommen? Eure Stimme entscheidet. Votet jetzt für eure beste Single auf 1Live.de und gewinnt exklusive Tickets für Deutschlands größten Radio-Award. 1Live. Krone 2016. Alle Infos im Netz. 1Live.de. 1Live. Infos. Mit Jan Bungartz um 7.31 Uhr. Kurden planen großen Protest in Köln. Gladbach verliert gegen Berlin in der Bundesliga und das Wetter ist manchmal nass. Kurdenprotest. In Köln ist für heute Vormittag eine Großdemo geplant. Die Veranstalter rechnen mit bis zu 15.000 Teilnehmern. Sie wollten gegen die Festnahme von kurdischen Spitzenpolitikern in der Türkei protestieren. Oliver Köhler berichtet. Der größte Dachverband der Kurden in Deutschland hat zu der Demonstration in Köln aufgerufen. Zuletzt hatte die Vereinigung Anfang September in Köln eine Kundgebung mit etwa 30.000 Teilnehmern gegen die Politik in der Türkei organisiert. Zu den prominenten Rednern gehörte damals der Co-Vorsitzende der pro-kurdischen Partei HDP, Selahattin Demirtas. Er ist einer der Politiker, die jetzt in der Türkei verhaftet wurden. Bombenanschlag. Die Terrororganisation IS beanspruchte einen Anschlag im Südosten der Türkei für sich. Bei dem Angriff auf eine Polizeiwache in der kurdischen Stadt Diyarbakir waren gestern 9 Menschen getötet und mehr als 100 verletzt worden. Laut einem IS-nahen Medium steckt dahinter die Terrormiliz. Die türkische Regierung hatte erst die verbotene Kurdenorganisation PKK verantwortlich gemacht. Ingenieurmangel. In Nordrhein-Westfalen fehlen dem Landesbetrieb für Straßenbau offenbar Fachleute für die Reparatur von Brücken. Laut Straßen NRW gibt es zu wenige Bewerber für den Bedarf. Demnach müssen in den nächsten 20 Jahren allein auf der A45 fast 40 Brücken neu gebaut oder saniert werden. Hintergrund ist, dass auch sonst viele Ingenieure gesucht werden. Gladbach-Niederlage. Das ist einfach schwer im Moment. Wir stecken ein bisschen in einer schwierigen Phase. Gladbach-Verteidiger Toni Janschke hat mit seiner Mannschaft gestern ein 0:3 kassiert gegen Hertha BSC in Berlin. Janschke versucht trotzdem nach vorne zu gucken. Da müssen wir jetzt den Kopf oben behalten und dann geht's weiter. Gladbach steckt nach 5 Spielen ohne Sieg im unteren Mittelfeld der Bundesliga-Tabelle. Die Berliner Hertha hat sich erstmal auf Platz 3 vorgekämpft. 1 live. Sektorwetter. Das hat heute viele Wolken dabei, die hier und da auch Regen bringen. Später schafft es auch die Sonne mal durch. Es bleibt aber frisch. In Detmold höchstens 8 Grad, in Bergkamen und Löhne 9, in Düsseldorf und Rheine bis 10 Grad. Auch der Sonntag bringt Sonne-Wolken-Schauer. Stauschau. IA1 Bremen Richtung Osnabrück ist zwischen Holdorf und Neunkirchenförden wegen Bauarbeiten gesperrt. A42 Kamp-Lindfurt Richtung Dortmund zwischen Duisburg-Neumühl und Kreuz-Oberhausen-West hat es einen Unfall gegeben. 1 Kilometer Stau. Und die 42 Kamp-Lindfurt Richtung Dortmund zwischen Bottrop-Süd und Essen-Altenessen 2 Kilometer Stau. 1 live. Mit Johanna Tänzer. Guten Morgen und um diese Uhrzeit, um 7.34 Uhr, möchte ich euch gerne wirklich mit meinen fundierten Französischkenntnissen beglücken. Also, bonjour Sektor, mon amour Camembert Croissant, mon chéri, hier ist Luan mit Avenir. Mit Johanna Tänzer. I'm trying to put you in the worst mood. P1 cleaner than your church shoes. Belly point 2 just to hurt you. All red lamp just to tease you. None of these toys on lease to. Made your whole year in a week to. Main bitch out of your league. Out of your league too. House so empty, need a centerpiece. cold, if I kill any pain. Look what you got. I'm a motherfucking star, boy. Look what you got. I'm a motherfucking star, boy. Every day a nigga try to test me, yeah. Every day a nigga try to end me, yeah. Pull off in that roadster SVI. Pockets overweight and hefty, yeah. Coming for the king, that's a far cry. I come alive in the far time, I'm the competition, I don't really listen. I'm in the blue moon, song, bump a new edition. House so empty, need a centerpiece. 20 racks of table come from ebony. Cut that ivory into skinny pieces. Then she clean up with her face, man, I love my baby. You talking money, need a hearing aid. You talking about me, I don't see a shade. Switch on my side, I like to get any lane. I switch on my car if I kill any pain. Look what you done. I'm a motherfucking star, boy. Look what you done. I'm a motherfucking star, boy. Let a nigga bracket, legend of the fall, took the year like a bandit. Bought mama a crib and a brand new wagon. Now she hit the grocery shop looking lavish. Star Trek roof in the Wraith of Khan. Girls get loose when they hear the song. 100 on the dash, get me close to God. We don't pray for love, we just pray for cause. House so empty, need a centerpiece. 20 racks of table come from ebony. Cut that ivory into skinny pieces. Then she clean up with her face, man, I love my baby. You talking money, need a hearing aid. You talking about me, I don't see a shade. Switch on my side, like to get any lane. I switch on my car if I kill any pain. Look what you done. Vor acht. Zeit für was Romantisches. Sektor, ich habe jetzt eine sehr schöne Geschichte für euch. Bisschen nach dem Motto, man erntet, was man sät. Ist in dem Fall aber kein blöder Spruch, sondern wirklich wörtlich zu nehmen, weil ein Typ aus Bad Münstereifel hat vor 3 Jahren seinen Ehering verloren bei der Gartenarbeit. Ne, beim Gemüse einpflanzen ist irgendwie halt der Ring abgefallen, in die Erde geplumpst und der Typ hat ihn natürlich nicht mehr wiedergefunden. Und jetzt ist aber dieser Ring tatsächlich wieder aufgetaucht bei der heimischen Möhrenernte. Man kennt das. Ne? Und dieser Ehering ist also wirklich in eine Möhre eingewachsen und hat jetzt das Licht der Welt wieder erblickt. Eigentlich aber komisch, dass der Typ den erst jetzt wiedergefunden hat, ne? Ich meine, ich habe das doch richtig verstanden. Der Ring war die ganze Zeit an seiner Möhre. Heart's still beating, but it's not working. It's like a million-dollar phone that you just can't ring. I reached out trying to love, but I feel nothing. Yeah, my heart is numb. But with you, I feel again. Yeah, with you, I can feel again. Yeah. Everything that I broke till my feet went numb. Praying like a fool just shy of a gun. Heart's still beating but it's not working. It's like 100,000 voices that just can't sing. I reached out trying to love but I feel nothing. Oh, my heart's numb. trying to know me. I was a lonely soul, but that's the only. A little wiser now, for much you show me. Hey, I feel again. Feel again. Ooh. Eins Live. Eins Live. Mit Johanna Tänzer. Seconds to Mars. Sektor, stellt euch folgende Situation vor. Ihr kennt das, ihr seid im Club, flirtet mit einem richtig sweeten Typen und dann kommt die obligatorische Frage: Und was machst du so? Und er so: Ich bin Bestatter. Ja, total spannend, tote Menschen und so. Sektor, wir testen heute die Jobs auf ihren Hotness-Faktor, weil bei uns läuft ja gerade die ARD-Themenwoche zur Zukunft der Arbeit. Da passt so ein futuristischer Beruf wie zum Beispiel Astronaut ja ganz hervorragend. Ich sag mal Fernbeziehung Deluxe, ne? Aber wir wollen von euch im Sektor jetzt erstmal wissen, was geht denn eigentlich gar nicht an Berufen? Nee, Astronauten sind nicht so geil, weil die sind so ein bisschen abgehoben, ne? Der unhotteste Beruf, Metzgerin. Da denke ich so prinzipiell immer so an dicke Männer, deswegen, das ist, passt irgendwie nicht. So wie das rohe Fleisch sagt, macht mir das irgendwie Angst, wenn ich mich von der trennen will. Die Leute, die auf Festivals die Dixi-Klos ausleeren. Das ist so ziemlich der unhotteste Beruf, glaube ich, den es gibt. Ich finde ITler am unsexisten, weil die sind fett und dick und sitzen am Schreibtisch den ganzen Tag mit Brille. Ja. Die Schätze sind super. Ich fand ja am besten Metzgerin. Und ihr denkt an dicke Männer. Sehr interessant. Welche Berufe sind denn für euch unsexy? Ihr könnt gerne mal schreiben über die 88001. In 1 Live, 7.53 Uhr. Hier kommt gerade eine SMS an die 88001 rein, welche Berufe ihr unsexy findet. Und da schreibt jemand: Lehrerin an einer Waldorfschule ist voll der unsexy Beruf. Hä? Ernsthaft, Leute? Namentanz ist ja wohl super sexy. Reklame. Der Supersamstag bei Lidl. Schaumershampoo, die 400-Milliliter-Flasche. 32% billiger, nur 1,19 Euro. Lidl lohnt sich. Milch, Eier, Aufschnitt, 3 Kisten Wasser, das Fahrrad für Max und Annas Schreibtisch. Alles drin. Und 5 Jahre Garantie haben auch noch Platz. Garantiert viel Platz. Den Ford Focus Turnier Ambiente bekommen Sie jetzt ab 13.990 Euro. Plus 5 Jahre Garantie kostenlos. Unverbindliche Aktionspreisempfehlung der Fordwerke GmbH zuzüglich Überführungs- und Zulassungskosten. Für Privatkunden bei allen teilnehmenden Ford-Partnern. Ford. Eine Idee weiter. Der Supersamstag bei Lidl. Dattel-Cherry-Tomaten, Klasse 1. Die 250-Gramm-Packung nur 59 Cent. Lidl lohnt sich. Jetzt der Samsung Superdeal. Einen SUHD-Aktions-TV kaufen und zum Beispiel das Galaxy S7 Edge geschenkt bekommen. Infos und Aktionsmodelle auf samsung.de/superdeals. Samsung Superdeal. Nur noch heute. Der Supersamstag bei Lidl. Milky Way, die 215-Gramm-Packung, nur 1,49 Euro. Lidl lohnt sich. Lass dich inspirieren und entdecke das neue Shopping-Erlebnis bei C&A. Dich erwarten tolle Eröffnungsangebote. Bei C&A im Zentrum Oberhausen. Guten Tag, hier spricht Justus Alexander von Glockenstein. Und das ist für meine verehrte Frau Mama. Mutter, ich kündige. Und zwar nicht nur als BWL-Student, sondern auch als Muttersöhnchen. Nie wieder Yachtclub, Golfclub oder Buchclub. Schluss mit Umhängepullovern und Polohemden in allen möglichen Pastelltönen. Ade Ballett und Klaviergeklimper. Hello Rock'n'Roll. Jawohl, mein Kofferset ist gepackt. Ich mache mich auf nach Thailand. Wärst du so gut und würdest vorher noch meine rosa Badehose rauslegen, Mutter? Mit Radio erreichen Sie immer die Richtigen. Radio geht ins Ohr, bleibt im Kopf. Der Donnerschlag ab Donnerstag. Erleben Sie bei Kaufland die große Angebotsvielfalt jetzt immer schon ab Donnerstag. Diese Woche mit Dallmayr Pro Domo, je 500-Gramm-Packung für nur 3,77 Euro. Und Pampers-Windeln, je 74 bis 112 Stück Megapack für nur 18,49 Euro. Der Donnerschlag immer ab Donnerstag. Immer eine Woche gültig. Kaufland, hier bin ich richtig. Skoda weiß, wie wir ticken. Wir sind pünktlich. Wir sind zurückhaltend. Wir sind bescheiden. Jetzt gibt es bei Skoda Neuwagen mit vielen Extras. Wir sind sparsam. Jetzt bis zu 3.500 Euro Kundenvorteil sichern. Wir sind eben, wie wir sind. Skoda, made for me. Sichern Sie sich jetzt ein attraktives Angebot mit vielen Extras und bis zu 3.500 Euro Kundenvorteil bei Ihrem teilnehmenden Skoda-Partner. Mehr Informationen unter skoda-made-for-me.de. Skoda. Simply clever. Es ist wieder Framstag bei Penny. Das heißt schon am Freitag sparen. Diese Woche frisches Rindergulasch, die 450-Gramm-Packung für nur 3,49 Euro. Und rote Tafeläpfel aus Deutschland, der 5-Kilo-Korb für nur 2,99 Euro. Und auch am Samstag gibt's frisches Rindergulasch für nur 3,49 Euro. Und rote Tafeläpfel im 5-Kilo-Korb für nur 2,99 Euro. Also am Framstag erstmal zu Penny. Mean to be rude, but I look so damn good on ya. Ain't got time right now. Miss me with that, what's your name? Your sayana. It's out of time. I just called an Uber and it's out of time. Oh my God, what is this? Want you all in my business. Baby, I insist. Please don't blame me for whatever happens then. your body's calling.